Sein, erzählt das meinem Pflasterstein. Ich schlag euch eiskalt euren Schädel ein. Mesdames et Messieurs, vous écoutez une production. Den es gibt, ob ich das beweisen kann, ja sicherlich. Ich behandle das gesamte Biss, als wäre es nur ne Bitch und mehr nicht. Riesenhass auf diese Szene, fick euer Game, Shark is back. Anti-Rap, Riesenhass auf diese Szene, fick euer Game.